Ja, herzlich willkommen zum letzten Montag im Monat Mai, Analyse und Debatte. Heute zum Thema Gretchenfrage Religion. Die Gretchenfrage, die Gretchen dem Faust im Drama von Goethe stellt. Wie hältst du es mit der Religion? Die müssen wir uns heute wiederstellen. Evangelikale, islamische und sonstige Fundamentalismen spielen in der bröckelnden Weltgesellschaft eine wesentliche Rolle, gar nicht zu schweigen von sämtlichen esoterischen Strömungen. Das zeigt, wir müssen uns mit der Frage der Religion auseinandersetzen. Nur wie? Die wertkritische Theorie ist ziemlich gut darin, alle möglichen modernen Phänomene als historisch spezifisch zu beschreiben. Beispielsweise denken wir an den Arbeitsbegriff, denken wir an ja, das Geld, das sind eben keine ahistorischen Phänomene, die immer schon waren und immer schon gleichgültige Dinge sind, sondern sie füllen heute eine spezifische Rolle aus, für die man ein spezifisches Verständnis entwickeln muss. Und wie ist das bei der Religion? Genau das wollen wir heute diskutieren. Den Begriff des Religiösen, die Verschränkung zum Kapitalismus und den Begriff der Religionskritik. Wir machen das heute so anders als sonst. Wer die Veranstaltung kennt, weiß, wir haben immer einen Input, einen etwas ausführlicheren und kommen dann in die Diskussion. Wir haben es heute so, wir haben drei Referenten, Norbert Tränkle, Ernst Lohoff und Lothar Gahlo-Bergemann, die jeweils ein kurzes Statement vortragen werden, bei dem auch unterschiedliche Positionen deutlich werden. Ja, wir diskutieren dieses Thema innerhalb der Krise sicherlich schon seit einigen Jahren, kommen da nicht so richtig auf einen Nenner. Genau das, diese Debatte wollen wir heute mal ja, nach außen auch transparent machen. Haben also diese drei Referenten, die dann anschließend auch aufeinander Bezug nehmen werden und miteinander in Diskussion treten. Und da ist natürlich dann auch für euch die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen, eure Gedanken mit in die Debatte einzubringen. Wir beginnen mit dem ersten Statement von Norbert Tränkle. Kurz zur Einführung. Man hätte meinen können, seit der Aufklärung sei die Religion auf dem Rückmarsch. Ja, wir haben die Säkularisierung, also in den Nationalstaaten wird die Machtausdehnung der religiösen Sphäre zurückgedrängt. Und mit dem Kapitalismus hat sich ein System durchgesetzt, das ja durch und durch rational ist. Vermeintlich, sage ich mal, aber als rationales daherkommt. Gleichzeitig aber beobachten wir das, was ich vorhin angedeutet habe, den Wiederkehr der Religion. Dieser Ausdruck klingt, als sei das Religiöse nur kurz zurückgedrängt gewesen, und erlebt nun sein Revival. Du, Norbert, argumentierst aber, das ist nicht kein Zurück, keine Wiederkehr von etwas, was immer schon da war, sondern das, was jetzt vermeintlich wiederkommt, das ist was Neues, das hat eine neue Qualität. Meine erste Frage an dich, dann darfst du auch starten, ist, worin besteht der Unterschied zwischen dem Religiösen der vorkapitalistischen Zeit und dem, was wir oder was du als neue Qualität eben heute darunter verstehst? Ja, Daniel, du hast ja die Eingangsfrage gestellt, wie das sich eigentlich verhält mit der Rückkehr oder der Wiederkehr der Religion, wie sie ja allgemein diskutiert wird und wie es wahrnehmbar ist. Und da gibt es ja in der öffentlichen Debatte so eine vorherrschende Meinung, da kommt etwas Vormodernes wieder. Das war eine Zeit lang verdrängt durch die Säkularisierung, durch die Durchsetzung der liberaldemokratischen Gesellschaft, vor allem in den Zentren. Und jetzt kommt also aus irgendwelchen Gründen die alte Religion wieder und das was Archaisches, und das wird entsprechend auch, gibt es da auch eine sehr starke Position, die sich darauf fixiert, die Werte der Aufklärung gegen diese Wiederkehr des Vormodernen, wie es dann gesehen wird, zu verteidigen. Dagegen haben wir ja schon vor vielen Jahren polemisiert, nicht nur polemisiert, sondern auch entsprechende Analysen vorgelegt mit einer sehr ausführlichen Auseinandersetzung mit dem Islamismus vor allem. Gab es einige Schwerpunktnummern der Zeitschrift Krisis dazu. Und darauf bezieht sich ja jetzt die Diskussion, die wir führen. Das ging eigentlich immer auch unter uns weiter. Wir hatten auch schon mal ein Seminarthema zu dem, also einen Schwerpunkt auch in unserem Seminar vor einigen Jahren. Ja, jetzt haben wir das wieder aufgegriffen, weil das doch eine sehr kontroverse Sache ist. Die Frage, was ist das eigentlich, was da wiederkehrt? Ja, ist das jetzt was Vormodernes? Was ist das eigentlich? Und meine Antwort darauf ist ganz eindeutig, ganz klar, das ist etwas Modernes, es ist etwas spezifisch Kapitalistisches im Sinne einer, also der modernen kapitalistischen Gesellschaft, einer bestimmten Bewusstseinsform, die also diese Bewusstseinsform und diese Ideologien können nicht aus der Vormoderne erklärt werden, sondern nur aus der Struktur dieser Gesellschaft selbst. Was heißt das? Ich kann das jetzt nur sehr knapp skizzieren. Wir wollen jetzt ja hier eine Diskussion führen und keinen langen Vortrag. Der Zusammenhang ist eigentlich ganz klar, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir es ja bei der kapitalistischen Gesellschaft keinesfalls um eine rationale Gesellschaft sich darum handelt, ja, wie es wird ja oft so verhandelt, als gibt diese berühmte Formel von der Entzauberung der Welt, die von Max Weber stammt. Tatsächlich handelt es sich aber bei der kapitalistischen Gesellschaft um eine spezifische Form der Verzauberung. Ja, wir haben es mit einer fetischistischen Gesellschaft zu tun, in dem Sinne, dass sich die gesellschaftlichen Beziehungen gegenüber den Menschen verselbstständigen und sich zu einer fremden Macht erheben, die die Menschen dann beherrscht und die Gesellschaft beherrscht. Ja. Dieser Zusammenhang ist im Grunde sehr verrückt, er ist schwer durchschaubar. Also die Gesellschaft gehorcht versachlichten Zwängen. Und diese Zwänge sind nicht durchschaubar, sie erscheinen als etwas Natürliches. Und weil das so ist, weil sie nicht durchschaut werden, werden diese Zwänge auf verschiedenste Weise ideologisiert. Und damit reproduziert sich diese Fetischisierung, also Marx spricht ja vom Fetischcharakter der Ware, man kann auch sagen allgemeiner vom Fetischcharakter der wahren Gesellschaft. Also diese Beziehungen werden von den Menschen ja in irgendeiner Weise reflektiert und in den Köpfen quasi nochmal auf den Kopf gestellt, ja, wenn man das so sagen kann. Also sie werden auf verkehrte Weise wahrgenommen. Und da gibt es sehr unterschiedliche Formen, wie die wahrgenommen werden können und wahrgenommen werden. Und eine davon ist die Formen wiederholen sich, aber die Inhalte können sehr unterschiedlich sein. Und einer dieser Inhalte ist auch religiöser Natur oder bedient sich, sagen wir mal, im Fundus der Religionen, die natürlich dem Kapitalismus vorangehen. Also Religionen sind ja ein uraltes Fetischsystem. Marx polemisiert ja auch dagegen, wenn er sagt, die Menschen haben früher sich von den Produkten ihres Kopfes beherrschen lassen, ja, in Form von Göttern, von Fetischen. Und in der kapitalistischen Gesellschaft werden die Menschen von den Produkten ihrer Arbeit beherrscht. Ja, das ist das ja, diese berühmte Formulierung aus dem Kapitel über den Fetischcharakter der Ware. Gut, also das wird jetzt wahrgenommen und diese Wahrnehmungsweisen verändern sich auch historisch. Sie lassen sich erklären, immer in Bezug auf die kapitalistischen Formen der Vergesellschaftung, aber sie unterliegen auch historischen Wandlungen, weil die kapitalistische Gesellschaft ja kein feststehendes System ist, sondern eine, die eine spezifische Binnenentwicklung hat, also eine Binnengeschichte, die auch einer gewissen Logik folgt. Vielleicht als Anmerkung, also es gibt keine übergreifende historische Logik, aber es gibt eine Binnenlogik in der kapitalistischen Gesellschaft und aus der heraus lassen sich dann auch die Fetischformen oder die fetischistischen Wahrnehmungsformen der kapitalistischen Gesellschaft erklären. Wenn man es mal so ganz grob so einen Bogen schlägt, kann man sagen, dass in der frühen Neuzeit, als sich erst so die frühkapitalistischen Formen herausbilden, in dieser Zeit also werden die gesellschaftlichen Umbrüche, die stattfinden, ganz klar in religiösen Formen wahrgenommen. Und zwar religiös im Sinne des Christentums. Ja, also Das herausragendste Beispiel ist dafür natürlich die protestantische Ethik, die berühmte protestantische Ethik, die Max Weber analysiert hat, wo quasi das, was unter kapitalistischen Bedingungen von allen Menschen verlangt wird, nämlich ständig zu arbeiten, Leistung zu erbringen, sich diesen Zwängen der Arbeit unterzuordnen, wird hier auf eine ideologische Weise überhöht in religiösen Formen. Diese protestantische Ethik stellt aber selber schon einen Bruch dar, ganz klar mit der mittelalterlichen Form der Religiosität im Katholizismus. Ja, also das ist ja was ganz anderes, da gab es diese Arbeitsethik nicht. Das heißt, schon da haben wir eine Veränderung, religiöse Formen, aber schon in einer eigentlich radikal modernen Form. Ja. Und so setzt sich das fort. Können wir also in verschiedenen Aspekten auch analysieren, wie religiöse Denkformen sich zunächst mal dazu dienen, um die Durchsetzung der kapitalistischen Gesellschaft zu reflektieren. Da gibt es dann, also vielleicht kann man auch noch etwas grundsätzlicher, ich möchte es nochmal etwas grundsätzlicher formulieren. Das ist nichts Äußerliches. Ja, es ist nicht so, naja gut, da gab es das Christentum und dann kommt halt der Kapitalismus und dann werden halt diese Formen aufgegriffen. Es gibt durchaus, meine These, eine Kontinuität zwischen dem Christentum und dem Kapitalismus oder auch, man kann vielleicht noch allgemeiner sagen, zwischen dem Monotheismus und der kapitalistischen Fetischform. Das ist ein Thema, was wir ja in 4 Wochen, wenn wir den zweiten Teil dieser Diskussion haben, auch noch etwas vertiefen wollen. Deswegen will ich da jetzt nicht auch näher drauf eingehen. Aber es lässt sich sicher sagen, dass bestimmte Formen, die den Kapitalismus ausmachen, die kapitalistische Vergesellschaftung ausmachen, im Christentum durchaus angelegt sind. Weil das Christentum ja seinerseits nicht den Monotheismus aufgreift, sondern auch Denkformen und gesellschaftliche Formen der Antike, der griechischen Antike, der römischen Antike mit transportiert und gewissermaßen in die Zukunft, in die Gegenwart, also die Brücke darstellt. Wir können hier vor allem auch an die Subjektform denken. Ja, also Marx spricht ja auch selber schon von dem Kult des abstrakten Menschen im Christentum. Das heißt, hier ist eigentlich schon dieses abstrakte Individuum, was die kapitalistische Vergesellschaftung, was für die zentral ist, ist im Christentum in gewisser Weise schon angelegt. Also insofern gibt es eine Kontinuität, aber diese Kontinuität ist nicht so zu verstehen, dass jetzt quasi das alles einfach nur fortgesetzt wird, sondern es gibt eine Kontinuität und einen Bruch. Und dieser Bruch, Kontinuität und Bruch, Doppelheit, können wir eben schon an der protestantischen Ethik ganz klar erkennen. Ja, also es ist religiöse oder christliche Formen, die aber einen Bruch mit der mittelalterlichen Form der Religiosität darstellen und in vielen anderen Feldern auch. Um da einen Sprung zu machen, um das mich nicht zu sehr auszudehnen, möchte ich gleich ins 19. Jahrhundert springen und sagen, und darauf hinweisen, dass es da wieder einen qualitativen Bruch gibt. Ja, also worin besteht der? Also bis weit ins 18., auch bis ins 19. Jahrhundert wurde vieles noch in den religiösen Formen des Christentums gedacht. Im 19. Jahrhundert mit dem Schub der kapitalistischen Durchsetzung entstehen ganz neue Formen fetischistischer Weltwahrnehmung, fetischistischer Welterklärung, die dann sehr spezifisch sind für den Kapitalismus. Diese Formen sind vom Inhalt her bezogen auf die Durchsetzung des Kapitalismus, vom Inhalt her, übernehmen aber durchaus religiöse Formen. Wir denken, es ist ja oft die Rede von Säkularreligionen oder Diesseitsreligionen, womit dann insbesondere auch der Nationalismus gemeint wird. Wir können aber auch an den Kult der Arbeit denken, wo ja auch ikonografisch von den Bildern her, wie die Arbeit überhöht wird, wie die Nation überhöht wird, oder der Staat in Form der Nation überhöht wird, das alles knüpft an der christlichen Ikonografie an. Es sind christliche Bilder, die hier verlängert werden, der Opferkult, der Märtyrerkult und all diese Sachen, die dann auf die Nation bezogen werden. Also es sind alles Formen, die durchaus ihre Wurzel im Christentum haben, aber dann eine ganz moderne Form annehmen. Also insofern schon etwas qualitativ anderes darstellen. Und darauf denke ich, müssen wir den Blick richten, also auf das Historisch-Spezifische. Was ist das Moderne an der Religiosität? Oder inwieweit ist Religiosität in den Kapitalismus zwar eingegangen, aber ist in einer Art und Weise anverwandelt worden durch die kapitalistische Logik, dass es eben mit den traditionellen Religionen nicht mehr viel zu tun hat? Soweit der Punkt. Du hast ganz anschaulich erklärt, wie sich da was Genuines mit dem Kapitalismus herausgebildet hat. Jetzt ist der Kapitalismus ja nicht mehr das florierende System, das es vielleicht mal war, sondern ist in der Krise begriffen. Und meine Frage an dich ist, wie passt das zusammen, dass wir beim Kapitalismus eine Krise beobachten und beim Religiösen ganz und gar nicht? Ganz im Gegenteil, das floriert weiter. Also wie ist der Zusammenhang von Krisenprozess, von kapitalistischem Krisenprozess und diesen ja, genuinen Formen von Religiosität? Ja, vielleicht muss ich da nochmal kurz zurückgreifen aufs 19. Jahrhundert. Also was geschieht hier mit den Säkularreligionen? Die Säkularreligionen werden hegemonial. Der Nationalismus, der Kult der Arbeit, auch der Sozialismus als eine spezifische Säkularreligion dominieren das gesellschaftliche Geschehen. Gleichzeitig wird das, was so als Jenseitsreligion ist, verliert seine Allgemeingültigkeit und wird zunehmend zu etwas Privatem, ja, also private Sinngebung. Die institutionalisierten Formen der Religion verlieren ihre Bedeutung und es wird eben privat in dem Sinne auch von individueller Sinngebung. Klassisch dafür ist natürlich die Esoterik, ja, die im 19. Jahrhundert im Grunde so in ihrer Urform entsteht, in Form der Theosophie, und sich eigentlich in dieser Form bis heute fortgesetzt hat und multipliziert hat. Also es ist eine individuelle Sinnsuche, die sich in religiösen Formen ausdrückt. Wenn wir jetzt heute, was wir beobachten seit den 80er, 90er Jahren vor allem, ist ja so ein Wiederkehr, scheinbare Wiederkehr von religiösen Denkformen, die einen Allgemeinheitsanspruch haben, die also quasi dieses Privatisierende in Frage stellen. Dafür eingeführte Begriff ist der Fundamentalismus. Und da denken wir natürlich einerseits an den Islamismus, aber genauso auch an die evangelikalen Sekten, also die evangelikalen Strömungen, wo übrigens der Begriff des Fundamentalismus herkommt. Der ist im 19. Jahrhundert in den USA entstanden. Und das erscheint dann vielfach als was Archaisches, also quasi das Private, Individuelle wird zurückgedrängt zugunsten einem Allgemeinheitsanspruch, etwas Kollektivistisches. Und dieses Kollektivistische wird als vormodern interpretiert. Das ist aber vollkommen verkehrt. Der Kollektivismus, wie wir ihn in den religiösen Fundamentalismen beobachten können, ist überhaupt kein Gegensatz zu der abstrakten Individualisierung, also zu der Zersplitterung der Gesellschaft in lauter vereinzelte Einzelne, sondern nur das Gegenstück. Es ist das Gegenstück, was wir ja gerade in den Säkularreligionen in ganz extremer Form hatten. Also so dieses Kollektivierende in eine Kollektividentität, zu der sich die vereinzelten Einzelnen zuordnen und aus der sie dann auch eine Sicherheit beziehen oder auch einen Sinn beziehen. Ja, also sie lösen sich quasi aus dieser Vereinzelung auf imaginative Weise, indem sie sich identifizieren mit so einem Kollektivsubjekt und ordnen sich dem unter. Und genau das tun auch diese Fundamentalismen. Nur sind diese Fundamentalismen in einer anderen historischen Situation situiert. Ja, sie sind situiert in einer historischen Situation, wo die Säkularreligion ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, weil diese Säkularreligion der Arbeit, des Fortschritts, der Nation, des Sozialismus in dieser klassischen Form, traditionellen Form, haben es hat sich gezeigt, dass sie ihre Versprechen, die ja ohnehin fragwürdig waren, nicht einlösen können. Ja, es ist ja kein Zufall, dass die Fundamentalismen, insbesondere auch der Islamismus, besonders dort viel Zuspruch findet, wo sich keine funktionierende Staatlichkeit herausgebildet hat, wo also der Modernisierungsprozess oder der Prozess der nachholenden Modernisierung gescheitert ist und die säkulare Religion, die eine Zeit lang in diesen Regionen ja auch in Form von Befreiungsnationalismus, von Sozialismus etc. eine Bedeutung hatten, also die sind eindeutig unglaubwürdig geworden und an die Stelle treten nun diese Jenseitsreligionen, man sollte die Begriffe nicht durcheinander bringen, also es wird wieder von einem Jenseits gesprochen, die Versprechen werden verlagert in ein Jenseits, aber in den Formen dieser Säkularreligion. Also die sind in einer, sie stellen eine sehr moderne Form dar und das kann man an vielen Aspekten beobachten. Also gerade das Beharren auf der einen Wahrheit, ja, das ist was typisch Modernes. Ja, also die vormodernen Religionen hatten das nicht. Es ist zwar angelegt im Monotheismus, also dieser absolute Wahrheitsbegriff ist angelegt im Monotheismus und wir finden das natürlich in den ganzen dogmatischen Diskussionen, aber nicht in der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Ja, also der sogenannte Volksislam war genauso wie der mittelalterliche Katholizismus überhaupt nicht monotheistisch, sondern das war war gewissermaßen zwar überwölbend so eine Idee des Monotheismus da, aber in der Praxis waren die ganzen polytheistischen und alle möglichen Kulte mit integriert. Und was zum Beispiel heute den Fundamentalismus ausmacht, ist, dass er diese Vielfalt vernichtet. Also es gibt einen absoluten Wahrheitsanspruch, der sich bezieht auf die gesellschaftliche Wirklichkeit. Zum Beispiel die Taliban, ja, die sich als besonders archaisch und zurück zum ursprünglichen Islam darstellen. Einer ihrer wesentlichen Anliegen ist es, diesen sogenannten Volksislam zu vernichten. Ja, also der ganze Sufismus ist ein zentraler Gegner der Fundamentalisten. Und insofern ist allein schon in diesem Wahrheitsanspruch, der da erhoben wird, etwas höchst Modernes enthalten. Allerdings in einer Form oder in einer Situation, in der die kapitalistische Wirklichkeit die Kohärenz gar nicht mehr herstellen kann. Ja? Also sie reflektieren gewissermaßen den Verlust an Kohärenzfähigkeit der kapitalistischen Gesellschaft, das drückt sich in dieser Konjunktur der Fundamentalismen aus. Und sie sind gleichzeitig ein Reflex davon, also sie drücken aus, dass es diese Kohärenz nicht mehr gibt. Und sie sind gleichzeitig selber ein Moment der Zerschlagung dieser Kohärenz. Ja, also weil sie eben selber ja man kann das auch festmachen vielleicht an der Vielfalt, die es da gibt. Ja, also sie treten zwar als Fundamentalismus auf, jeder beansprucht die absolute Wahrheit, aber es sitzt eine Vielfalt von Sekten, die sich auch untereinander bekämpfen oder gegenseitig behaupten, sie haben die absolute Wahrheit. Ja, das ist bei den Evangelikalen nicht anders, das ist da genauso. Und insofern kann man sagen, bilden diese Fundamentalismen gerade in ihrer Zersplittertheit in Verbindung mit diesem merkwürdigen absoluten Wahrheitsanspruch, bilden die kapitalistische Wirklichkeit in ihrer Zersplitterung ab, also die kapitalistische Krisenwirklichkeit, und gleichzeitig treiben sie diese Zersplitterung weiter voran. Okay, bis hierhin, ich glaube, das war schon... gab einiges schon her für die Diskussion später, aber lass uns einmal zu Ernst Lohoff springen, von dem ich weiß, dass er die Analyse von Norbert teilt, dass nämlich eine neue Qualität von Religiosität entstanden ist. Nur, und jetzt möchte ich auf den Begriff der Religionskritik springen, eine neue Qualität von Religiosität oder von Religion erfordert ja auch einen neuen Begriff der Religionskritik. weil sich der Gegenstand der Kritik ja ändert. Also meine Frage an dich, Ernst, welche Auswirkungen hat das dargestellte Verständnis von Norbert, von moderner Religion auf den Begriff der Religionskritik? Und ich weiß, du orientierst dich gerne an Marx, nicht nur aus reinem Mögen, sondern auch, weil es inhaltlich viel hergibt. Und, weil der Unendlichkeit. Muss dann sehr tief sitzen, denn du rufst dich oft drauf. Zufällig hat er zu beidem was geschrieben, zu Kapitalismuskritik und zu Religionskritik. Und insofern stelle ich mir sehr fruchtbar vor, wenn du genau also Marx genau zu dem Punkt ranziehst. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Ich habe zwar wir hatten einige Texte zur Vorbereitung natürlich uns angeschaut. In einem fand ich einen bemerkenswerten Satz, der es gut auf den Punkt bringt. Und zwar beschreibst du, dass mit Marx ein Bruch in Sachen Religionskritik stattfindet. Ich lese es mal vor. Religionskritik vor Marx war darauf ausgerichtet, die Existenz Gottes zu widerlegen. Und der marxischen Religionskritik geht es darum, für die bestehenden Gottesvorstellungen eine gesellschaftliche Erklärung zu finden. Insofern, du hast die Bühne für dein Statement. Also meine zentrale These hast du ja schon vorweggenommen, dankenswerterweise. Die ist in der Tat die, dass man auch, wenn man den Gegenstand von Religionskritik historisiert, auch die Religionskritik selber historisieren muss und als historischen Wandel unterliegend betrachten muss. Und da schließe ich auch durchaus den guten Marx, auf den ich mich da beziehe, ein. Ich beziehe mich natürlich auch deswegen auf Marx, weil dessen Religionskritik nach wie vor auch in der linken Debatte so eine Anrufungsinstanz ist. Also gerade eben angesichts dieses Vormarsches so von Strömungen, die sich auf Gott und dergleichen wieder berufen. Man müsste wieder Religionskritik üben und das halt ein Referenzpunkt der Marx. Und da bin ich eben der Meinung, dass man eben auch diesen marxischen Ansatz sich genauer ansehen muss und den differenzierter auch auseinanderlegen muss. Es gibt ja in der wertkritischen Debatte so diesen Begriff des doppelten Marx, wo unterschieden wird zwischen einem Marx, der einen Zeitkern hat und die spezifischen Umstände seiner Zeit widerspiegelt. Also Vorkämpfer der Arbeiterbewegung, des Klassenkampfes und dieses Theorien des doppelten Marxes und eben auf der anderen Seite der Marx, der Fetischismuskritik der politökonomischen Schriften und dieses Theorem, der eben auch heute noch sehr viel zu sagen hat und für uns eigentlich das Spannendere ist, diese Verdopplung, die sehe ich eben auch auf der Ebene der Religionskritik. Also gerade der junge Marx, der hauptsächlich religionskritische Schriften geschrieben hat, beziehungsweise die meisten religionskritischen Schriften oder alle, die explizit zu dem Thema sind, die sind aus dieser Zeit, die sind noch sehr stark eigentlich versetzt mit Elementen, die eben sehr ans 19. Jahrhundert gemahnen und wo er eben in der Tradition einer aufklärerischen Religionskritik drin steht noch. Und dieser Diskursrahmen, der ist eben, wird eigentlich erst später gesprengt. Also auf der einen Seite, das, was du jetzt als Zitat ja Daniel schon erwähnt hatte, Marx sagt, ach Gott, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Okay. Diese Kontinuität zu früheren religionskritischen Ansätzen, die sind, da hat der Marx auch selber kein Geheimnis draus gemacht, in der 1844 veröffentlichten Einleitung seiner Schrift zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie greift er eben auch eingangs das Grundmotiv der Feuerbachschen Religionskritik auf und proklamiert ganz in deren Sinne eben, der Mensch macht die Religion macht nicht den Menschen. Das Neue an der Marxischen Religionskritik, das besteht darin, wie er den Religionen machenden Menschen fasst. Feuerbach hatte eben noch anthropologisch argumentiert, Marx sah demgegenüber den Schlüssel zum Verständnis des religionsmachenden Menschen in der Gesellschaft. Und deswegen ergänzt er den schon zitierten Satz folgendermaßen, also den Satz, dass der Mensch die Religion macht. Aber der Mensch ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Damit verändert sich eben die Ausrichtung von Religionskritik entscheidend. Religionskritik vor Marx war eben Widerlegung der Existenz Gottes. Die marxische Religionskritik ist darauf ausgelegt, die jeweiligen Gottesvorstellungen aus den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen zu erklären. Was den jungen Marx angeht, muss man allerdings hinzufügen, mit seiner Analyse der kapitalistischen Produktionsweise, da war es eben noch nicht so weit her, zu der Zeit, als er seine religionskritischen Schriften verfasste. Seine ersten Anläufe in Sachen Kritik der Nationalökonomie, etwa die ökonomisch-philosophischen Manuskripte, die waren noch sehr darauf fokussiert, welche verheerende Wirkung die kapitalistische Produktionsweise auf die Arbeiter hat. Und mündet vor dem Hintergrund in so ein geschichtsphilosophisches Konstrukt. Die Arbeiterklasse, so die frohe Botschaft, die es eben aufgrund ihrer vollkommenen Entfremdung dazu berufen, durch den Umsturz der kapitalistischen Ordnung dem Gattungswesen zum Durchbruch zu verhelfen. Und das ist eben ein Konzept, was aus mehrfacher Hinsicht mit Vorsicht zu genießen ist. Zum einen, das ist ja klar, die historische Entwicklung, die ist über die Vorstellung vom Proletariat als Träger der universellen Befreiungsbewegung hinweggegangen und hat sie dementiert. Das ist aber nicht der einzige Grund, dass man da auf Distanz gehen sollte oder kann. Begriffe wie Entfremdung und Gattungswesen, die verweisen auch auf eine dem Bau des Theoriegebäudes noch innewohnenden Schwäche und Problematik. Der junge Marx operiert eben mit einem emphatisch aufgeladenen Begriff eines menschlichen Wesens, das in der Geschichte sich entfalten und schließlich zu sich kommen soll. Da ist noch sehr Hegel am Werk und eben dessen Idee der Selbstentfaltung des Weltgeistes und die materialistische Wendung, die beschränkt sich im Kern darauf, dass eben an die Stelle des Weltgeistes die Klasse getreten ist. Also da haben wir Grenzen dieser Religionskritik und die ist eben Ausdruck auch einer bestimmten Zeit, in der die eben wirksam wurde. Ist ja der Norbert hat darauf schon hingewiesen, von verschiedensten Seiten immer wieder darauf hingewiesen worden, dass die beiden großen, die massenergreifenden Ideen des 19. und 20. Jahrhunderts, der Nationalismus und der Sozialismus, religiöse Züge aufwiesen. In dem Kontext ist gelegentlich eben von Diesseitsreligion die Rede. In der Regel wird diese Titelvergabe damit begründet, dass eben in diesen Bewegungen an religiöse Rituale erinnernde Praktiken gang und gäbe waren. Das ist richtig, bleibt aber an der Oberfläche. Man kann dem Begriff der Diesseitsreligion auch einen tieferen Sinn geben. Der Sozialismus und der Nationalismus griffen insofern zentrale Motive religiösen Denkens auf, als der Nation und der Klasse Attribute zugeschrieben wurden, mit denen vorher die monotheistischen Religionen Gott ausgestattet hatten. Wie Gott, so ist auch die Nation ewig und bleibt sich ihrem Wesen nach immer gleich. Die Arbeitsklasse stellt als Inkarnation des heiligen Prinzips der Arbeit die schöpferische Potenz schlechthin dar. Sie ist berufen, eine Welt nach ihrem Bilde zu erschaffen, so wie Gott in der Genesis die Menschen nach seinem Bilde erschaffen hat. Beide Kollektivsubjekte werden als souveräne Gestalter der Wirklichkeit und als allmächtig, potenziell zumindest allmächtig imaginiert. Dazu muss das Volk bzw. die Klasse nur wachen. Oder um es in den ersten Worten der Internationalen auszudrücken, wacht auf, Verdammte dieser Erde. Was die Haltung zur Religion angeht, spiegelt sich diese Situation und diese Ausrichtung drin wider. Andere Passage aus den Marxischen Schriften, die sich mit dem Thema beschäftigt, ist derart tief im kollektiven Gedächtnis eingebrannt wie folgende. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glückes des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glückes. Die Forderung, die Illusion über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Yamatals, dessen Heiligenschein die Religion ist. Die Kritik hat die imaginären Blumen an der Kette zerpflückt, nicht damit der Mensch die fantasielose, trostlose Kette trage, sondern damit er die Kette abwerfe und die lebendige Blume breche. Also ein bekanntes Ethos und eben vor allem diese Formel von der Religion als das Opium des Volkes ist eben sprichwörtlich geworden, hat ja auch der Lenin dann aufgegriffen. Warum dieses Diktum eben aufgegriffen wurde, ist relativ leicht zu erklären. Für eine Erweckungsbewegung, die sich das Ziel gesetzt hat, die Klasse zu aktivieren, kann Religionskritik eigentlich nur heißen, Religion als ihr eigenes Gegenteil zu verstehen. Religion wird als die gesellschaftlichen Beharrungskräfte stärkendes Einschläferungsprogramm wahrgenommen. Und genau diesen Anwurf bringt eben diese Opium-Metapher auf den Punkt. Schließlich handelt es sich beim Opium eben um ein starkes Sedativum, das den Raucher in einen Dämmerzustand versetzt. Und gerade an dieser bekanntesten Sentenz wird aber auch eben dieser Zeitkern der Religionskritik des jungen Marx deutlich. Das wäre jetzt weitere These. Die These, die Anrufung Gottes reinmäßig auf falsche Selbstbescheidenheit, die hat ein historisches Verfallsdatum. Angesichts der damaligen Offensive der Diesseitsreligion wird die eben historisch am Drücker waren und die Welt verändert haben, mag die im 19. Jahrhundert plausibel erschienen sein, aber als quasi so eine allgemeine, auf alle Epochen übertragbare Kern von Religionskritik, also das Wesen des der Religion, der das Opium des Volkes zu sein, ist es schlicht und einfach irreführend. Sie trifft, ist falsch für die frühe Neuzeit. Damals sind auch die Bewegungen, die gegen die Verhältnisse angerannt sind, man denke etwa an die Bauernaufstände oder die ganzen Bewegungen, frühkommunistischen Bewegungen, alle im religiösen Gewande aufgetreten, durch die Bank. Also mit Christus von dran. Sie sind auch eben geradezu absurd und unzutreffend, wenn das der Kern von Religionskritik sein soll, im Hinblick auf die Esoterikwelle und den Fundamentalismus unserer Tage. Du hast gebeten, da zur Veranschaulichung, dass wir uns da ein Video anschauen. Und zwar handelt es sich um Donald Trumps Faith Advisor, also Ratgeberin in Glaubensdingen. Wie heißt sie? Paula White. Da gebe ich jetzt gerade mal den Bildschirm frei, damit wir uns das anschauen können. Mit Ton. Ich fand es befremdlich beim Angucken. Opium ist dann nicht die Droge der Wahl, die mir einfällt. Aber wir schauen uns das einfach mal so ungefähr 2 Minuten an und kriegen, glaube ich, einen Eindruck, was für ein Phänomen wie hier, ein religiöses Phänomen wie hier erleben, das definitiv der Neuzeit entstammt. So, kurze Rückmeldung, sieht man es? Ich habe nichts gehört, aber ich gehe davon aus. You are the God of division. You are the God of the sword as much as you are the God of the olive branch. So right now, take the sword of the Lord. Take the sword of the Lord. Take the sword of the Lord and divide everything that is not of you. Separate the wheat from the tare and strike and strike and strike and strike and strike and strike and strike and strike and strike and strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, victory, victory, victory in the quarters of heaven, in the quarters of heaven. Victory, victory, victory, victory, victory, victory, victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka te de baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata riki di diashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus, from South America. They're coming here. They're coming here. They're coming here. They're coming here from Africa, from South America. Angelic forces, angelic reinforcement, angelic reinforcement, angelic reinforcement. Fika hata anda ata ora bata rata ande eke eke manda rasata. For I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. Ich glaube, das reicht schon. Oder? Ja, ich wollte noch eine Szene zeigen, aber das sparen wir uns, weil es doch sehr repetitiv wird mit der Zeit. Also meine Frage ist an der Stelle, wo ist da der Unterschied zwischen dem, was wir hier sehen, und dem, was Marx zu seiner Zeit an religiösen Phänomenen vorgefunden hat? Ja, ein Unterschied, den hattest du ja schon angesprochen, was immer die Paula White genommen hat, Opium oder ein anderes Sedativum, was nicht. Aber Schatz beiseite, der zentrale Punkt ist die Art und Weise, wie Gott hier bemüht wird. Es geht eben hier nicht darum, Gott zu bemühen, damit man sich in Selbstbescheidung übe und den Menschen anzuempfehlen, ihr Schicksal vertrauensvoll in die Hand des Allmächtigen zu legen. Die Situation jetzt, in dem dieses Video entstanden ist, nur um das zu ergänzen, das war die Verarbeitungsform der Wahlniederlage von Donald Trump. Also dieses Victory, Victory ist die Nichtanerkennung eines Wahlergebnisses in den USA. Wie soll man sagen, da hat Gott eben eine andere Rolle, als das sich abfinden mit dem Schicksal, was einem da auferlegt ist. Gott dient stattdessen als Zulieferer für eigene Allmachtsansprüche, in dem Fall eben der evangelikalen Gemeinde. Und die Übertragung der göttlichen Allmacht auf menschliche Subjekte, für die einst die Diesseitsreligion standen, die wird eben nicht zurückgenommen, sondern eigentlich eher auf die Spitze getrieben. Insofern stehen diese Phänomene wie Esoterik und Fundamentalismus eben den Diesseitsreligionen weit näher als der religiösen Haltung, gegen die Marx und die sozialistische Bewegung Front gemacht hat, mit dieser Opium-Metaphorik, also Religion als Einschläferungsmittel. Das habe ich einmal vor vielen Jahren schon in diesen Schriften zu Texten zu dem fundamentalistischen Strömung versucht, begrifflich dadurch zu verarbeiten, dass ich da also diese Nähe zu den Diesseitsreligionen, in denen ich eine Unterscheidung eingeführt habe zwischen Religion und Religionismus. Also Religionismus habe ich eben reserviert für diese modernen, heutigen Strömungen, wo eben dieses Übertragen der Allmachtsfantasien auf die Subjekte, auf die Kollektivsubjekte, in dem Fall auf die Verfolgermeute der Gläubiger oder Gläubigen, Gläubigen ist, glaube ich, was anderes, eben da weitergetrieben wird und übernommen wird. Also hier, das ist für mich auch der zentrale Punkt, was die diese neuen Strömungen unterscheidet eben von dieser Situation, die der Marx vor Augen hat und von der er sich abstößt, also die das Subjekt waren ja in der Gestalt eben dieser Strömung. Ich würde da auch die Esoterik da mit einordnen. Die Esoterik ist eigentlich nichts anderes als eine über die Welt des Rationalen hinausgehende Form der individuellen Selbstoptimierung. Der Esoteriker agiert wie eine Art Super-Einzelsubjekt, das sich eben der Welt nicht nur mit Verstandeskräften bemächtigt, sondern auch spirituelle Kräfte abrufen kann für diesen Zweck. Und diese Nummer wiederholt sich eben auch bei den Fundamentalismen, nur dass da eben mehr die Kollektivsubjekte wiederkehren, nicht so stark die individuelle Seite, da ist es eben diese Meute der Gläubiger. Ja, und da bin ich eigentlich jetzt auch am Schluss angekommen. Norbert hat mir auch schon irgendwie die Zeit gerade gezeigt. Du wirst sicherlich im Verlauf der Diskussion noch Möglichkeit haben, andere Punkte einzubringen oder bestimmte Punkte klarer zu machen. Norbert hatte eingangs davon gesprochen, dass wir das in der Krise ja schon länger diskutieren, dieses Thema, und dass das durchaus kontrovers diskutiert wird. Ich möchte an dieser Stelle daher Lothar Gallo-Bergemann begrüßen, der sozusagen die opponierende Position vertritt. Hallo Lothar. Hi. Du teilst diesen historisch spezifischen Begriff von Religion nicht, den Norbert und Ernst gerade vorgestellt haben, sondern ich habe anfangs in der ganz anfänglichen Moderation von der Wiederkehr der Religion gesprochen, dem du nicht widersprichst, sondern du verteidigst genau das. Religion ist etwas, das vor dem Kapitalismus schon da war und wohl auch nach dem Kapitalismus noch da sein wird. Und dabei jeweils von der Gesellschaft geprägt wird, aber auch seinerseits die Gesellschaft prägt. Ja, genau. Ich werde jetzt einfach mal 5 Thesen vortragen. Die gehen zum Teil darauf ein, was Norbert und Ernst gesagt hat. Zum Teil stellen sie aber auch eine Dimension von Religion und Religiosität dar, die man, glaube ich, mit bedenken muss und die bisher nicht mit bedacht wurde. Meine 5 Thesen sind: erstens, was vor der Moderne entstanden ist, kann deswegen trotzdem modern sein. Die 2. These ist, Religion wird aller Voraussicht nach Patriarchat und Kapitalismus überleben. Die 3. Das religiöse Erlösungsversprechen hat einen sehr großen Vorteil gegenüber dem kapitalistischen Erlösungsversprechen. Die 4. Religion steht sowohl für Unterwerfung als auch für Auflehnung. Und die 5. und letzte: die moderne Gesellschaft prägt die Religion und umgekehrt. Zur ersten These: was vor der Moderne entstanden ist, kann trotzdem modern sein. Also vermutlich unumstritten ist da ja das Beispiel des Patriarchats. Sein nicht wandlungsfähiger Kern ist die hierarchische Spaltung in superiore Männlichkeit und inferiore Weiblichkeit. Abgesehen davon ist es allerdings äußerst anpassungs- und modernisierungsfähig. In der Logik des Kapitals manifestiert es sich in der Spaltung zwischen dem Wert und seiner unverwertbaren dunklen Rückseite. Kapitalismus kann also durchaus auch als Waren produzierendes Patriarchat verstanden werden. Also das uralte Patriarchat erweist sich als durchaus modern. Nicht nur kompatibel mit der Moderne, sondern sie strukturierend. Nun ist es ungeklärt, seit wann es das Patriarchat gibt. Aber klar hingegen ist eine Urerfahrung der Menschheit. Man ist nämlich höheren Mächten ausgeliefert, nämlich den Naturgewalten, inklusive ihrer heftigsten, dem Tod, der eigenen Sterblichkeit. Und diese Erkenntnis weckt ideelle wie lebenspraktische Bedürfnisse. Religion erfüllt sie. Ihr doppeltes ideelles Angebot lautet Erklärung des Wirkens der höheren Mächte, also verstehen können, wie die Welt eingerichtet ist, und damit auch die bittere Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit verarbeiten können. Ihr doppeltes lebenspraktisches Angebot lautet, arrangieren mit den höheren Mächten durch Unterwerfung und damit auch das beruhigende Gefühl von Geborgenheit und Schutz in einer undurchschaubaren und gefährlichen Welt haben. Diese doppelte Botschaft ist attraktiv. Du musst nicht wirklich sterben und Unterwerfung kann auch Lust bereiten. Die Verflechtung von Religion und Patriarchat ist weder historisch noch logisch ein Zufall. Der nicht wandlungsfähige Kern von Religion entspricht demjenigen des Patriarchats, der hierarchischen Spaltung in Superior und Inferior. Und ebenso wie dieses ist auch sie sehr anpassungs- und modernisierungsfähig. So tritt etwa die alte Lust an der Unterwerfung mindestens in den monotheistischen Varianten der Religion in bemerkenswert sublimierter Form auf, nämlich in Kombination mit einer ausgeprägten Sexualfeindlichkeit, insbesondere Frauen betreffend. Zweite These, Religion wird höchstwahrscheinlich Patriarchat und Kapitalismus überleben. Zwar wird man im Rahmen eines gelingenden Prozesses menschlicher Emanzipation darauf hoffen können, dass religiöse Bedürfnisse zurückgehen. Aber verschwinden werden sie wohl nie. Denn Religiosität behält seit ihren Ursprüngen zwei unversiegbare Quellen. Zum einen wird es immer Erkenntnislücken geben, in denen man Gott unterbringen kann. Zum anderen ist die Antwort von Religion auf die Frage nach dem Tod nun einmal ganz grundsätzlich wesentlich sympathischer als jede rationale Antwort. Ob einen diese Gründe zu überzeugen vermögen, ist eine individuelle Entscheidung. Dass sie irgendwann überhaupt niemanden mehr überzeugen werden, ist hingegen eher eine fromme Hoffnung. Die Welt erklären, den Schrecken des Todes mindern, ein Gefühl von Geborgenheit geben, dieser Dreiklang macht Religion prinzipiell äußerst langlebig. Dritte These. Das religiöse Erlösungsversprechen hat einen großen Vorteil gegenüber dem kapitalistischen. Kapitalismus und Aufklärung erheben im Gegensatz zur Religion den Anspruch, das Ausgeliefertsein an höhere Mächte zu überwinden. Aber sie lösen ihn nicht ein. Das postulierte freie und autonome Subjekt blamiert sich an der gesellschaftlichen Realität, die die abstrakte Herrschaft des Kapitals hervorbringt. Auch die kapitalistische Moderne liefert die Menschen höheren Mächten aus und gebiert intellektuelle und emotionale Verarbeitungsweisen dieses Zustands. Die höheren Mächte werden entweder affirmiert, also im Sinne von das ist halt Natur, oder sie werden lustvoll besetzt, wir sind die Leistungsträger, oder sie werden in falscher Opposition personalisiert, das wäre dann die konformistische Rebellion. Religion, zumindest die monotheistische mit ihrer gut-böse Dichotomie, verspricht Erlösung. Auch die kapitalistische Moderne tut das. Aber ihr Erlösungsversprechen hat einen großen Nachteil. Es muss sich nämlich im Hier und Jetzt beweisen. Religion ist von solcherlei Zwang frei und ihre Strahlkraft wächst gerade deswegen und sehr zuverlässig in Zeiten persönlicher wie gesellschaftlicher Krisen, Perspektivlosigkeit und Desillusionierung. Das ist übrigens keine Besonderheit der kapitalistischen Moderne, sondern zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Auch während der antoninischen Pest Mitte des 2. Jahrhunderts boomt der Apollo-Kult und die mittelalterliche Pest füllt die Kirchen wieder mehr denn je. Beim Aufschwung von Religiosität in Krisenzeiten geht es folglich tatsächlich nicht um einen Rückfall ins Vormoderne, sondern um das periodische Wiederaufflammen eines Schwelbrandes, der sich seit Jahrtausenden durch die Menschheitsgeschichte zieht. Der Sturm der Krisen facht die Glut immer wieder an. Der vorübergehende Rückgang der Religiosität in den 60er bis 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in bestimmten Weltregionen war selbstverständlich nicht der Rationalität des Kapitalismus geschuldet, die es eben nicht wirklich gibt, weil es sie nur als irrationale Binnenrationalität gibt. Sie war zwei Faktoren geschuldet: der vergleichsweise geringen Krisendynamik dieser Zeit und dem Aufschwung emanzipatorischer Bewegungen. Vierte These: Religion steht sowohl für Unterwerfung als auch für Auflehnung. Die Welt, die von höheren Mächten regiert wird, zu akzeptieren und sich ihnen zu unterwerfen, war immer nur ein Aspekt von Religion. Schon in ihrer Absicht, sich durch Arrangieren mit den höheren Mächten besser einzurichten, schimmert der Anspruch durch, die Welt nicht so zu akzeptieren, wie sie ist. Religion vereint in sich von Beginn an zwei gegenläufige Tendenzen: die Zustände zu akzeptieren und gleichzeitig Auswege aus ihnen zu suchen. Affirmation und Rebellion sind in ihr angelegt. Zusätzliche Dynamik erhält die Nicht-Akzeptanz der Welt, so wie sie ist, mit der Gut-Böse-Dichotomie und der daraus folgenden Notwendigkeit des kompromisslosen Kampfes gegen das Böse, gegen die Sünde. Bereits das frühe Christentum führte einen rücksichtslosen und mörderischen Kampf gegen die antike Religion und Philosophie und deren Vertreterinnen, von den Kreuzzügen ganz zu schweigen. Das massenweise Töten für die eine Wahrheit hat nicht die Moderne erfunden, sondern die Religion. Es ist sehr schade, dass es keine YouTube-Aufnahmen aus dem 5. Jahrhundert gibt. Der wütende Hass, die Pogromstimmung, die die Christen im späten Römischen Reich entfacht haben, gegen alles, was ihrer einen Wahrheit widersprochen hat, lässt ganz ähnliche Szenen vermuten. Wir hätten ganz ähnliche Videos gesehen wie das heute von Paula White. Dieses Strike and Strike and Strike and Strike and Victory and Victory and Victory. Da muss man nur lesen, wie die frühen Christen zum Beispiel mit Hypatia umgegangen sind, einer heidnischen Wissenschaftlerin und Mathematikerin, die letztendlich im Hass der rebellierenden aufständischen Christen auf der Straße zerrissen wurde, wie die Bibliothek von Alexandria verbrannt wurde. Man muss sich vor Augen führen, die brutalen Sachsenkriege, die Slawenkriege, die ganze Durchsetzung der sogenannten Christianisierung Europas ist eine einzige Blutspur durch die Geschichte. Und es ging immer um Strike and Strike and Strike and Strike and Victory and Victory and Victory für die eine Wahrheit. Das ist nichts Neues. Das ist sehr kompatibel mit der Moderne, erweist aber ein weiteres Mal die Modernität der Religion. Doch selbst in der gegenwärtigen Krisenzeit äußert sich Religiosität bei weitem nicht nur und noch nicht einmal überwiegend rebellisch. Das Erlösungsversprechen und folglich der Anreiz, sich leichter mit der herrschenden Realität abfinden zu können, weil sie ja schließlich nicht die einzige ist, hat weiter Wirkmacht über Milliarden von Menschen. Das gilt nicht nur für Länder wie zum Beispiel Polen, Russland oder Pakistan, sondern auch für Weltgegenden, in denen neuere Formen von Religiosität wie die Esoterik derzeit besonders in sind. Zwar hat auch Esoterik rebellisches und durchaus gewaltgeladenes Potenzial, was besonders in jüngster Zeit bei den sogenannten Querdenker-Demos deutlich wurde. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie in erster Linie, genauso wie die traditionellen Religionen, eine Form der Unterwerfung unter die herrschenden Zustände ist, die sie mit ihrem Welterklärungswohlfühl- und Geborgenheitsangebot des Abtauchens in eine andere Realität erträglicher und akzeptabler macht. Religion ist wie geschaffen für das Bedürfnis der modernen, vereinzelten Einzelnen der wahren Gesellschaft, die nach Halt in Kollektividentitäten streben. Dass sie, Zitat Marx, der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, der Geist geistloser Zustände ist, gilt heute genauso wie im 19. Jahrhundert. Die marxische Religionskritik ist nicht deswegen überholt, weil sie nicht alle Aspekte von Religion betrachtet hat. Das würde ich auch sehen. Die marxische Religionskritik hat im Wesentlichen einen Aspekt von Religiosität betrachtet. Das wäre dann zu sagen, das wäre zu ergänzen. Aber der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, der Geist geistloser Zustände, das galt im 19. Jahrhundert und das gilt heute. Ganz ähnlich wie das Patriarchat erweisen sich auch die modernen Formen der Religiosität als im Kern ziemlich alt und trotzdem modern. Sie sind nicht nur kompatibel mit der Moderne, sie strukturieren sie auch. Spätestens seit Walter Benjamin gibt es die interessante Debatte, ob Kapitalismus nicht sogar selbst eine Form von Religion sei. Ohne nun darauf eine definitive Antwort geben zu können, sollte dem so sein, so wäre es vermutlich angebrachter, statt von einem Religionismus des Kapitals, viel eher von einem Kapitalismus der Religion zu sprechen. Die Moderne wäre dann möglicherweise so etwas wie die warenproduzierende Religion. Auf jeden Fall ist Religion auch heute ein eigenständiger und wirkmächtiger gesellschaftlicher Faktor. Fünfte und letzte These: Die moderne Gesellschaft prägt die Religion und umgekehrt. Die Gesellschaft ist als diejenige der vereinzelten Einzelnen nicht hinreichend beschrieben. Die Menschen als moderne Konkurrenzsubjekte nicht erschöpfend charakterisiert. Feiert nun eigentlich das moderne Konkurrenzsubjekt den Tag gegen die Homophobie? Oder veranstaltet es nicht vielleicht doch eher die Massendemos gegen Homosexuelle? Warum ist die Stellung der Frau dort am schwächsten, wo Religion den größten Einfluss hat? Bei Evangelikalen und Islamisten, Katholiken und Orthodoxen? Weder Genitalverstümmelung noch Angst vor der Hölle sind Schöpfungen vor der Moderne. Sie sind uralt, stammen aus dem Gebräu, aus Patriarchat und Religion und verletzen bis heute Massen von Menschen, physisch und psychisch. Andersrum, ist es das moderne Konkurrenzsubjekt, das sich für die Seebrücke engagiert, gegen AfD und Co., für Black Lives Matter und MeToo? Zum Glück sind wir nicht nur von der Ellenbogenkonkurrenz geprägt. Denn aus einer vollständig durchkapitalisierten Gesellschaft gäbe es keinen drin. Die Hoffnung auf Emanzipation kann sich überhaupt nur auf das in den Menschen und der Gesellschaft gründen, was eben nicht durchkapitalisiert ist. Und um ganz zum Schluss nun auch einmal nicht nur über Religionen abzulästern. Wenn der Papst aufruft gegen Armut, Hunger und Elend, spricht da das moderne Konkurrenzsubjekt? Ist das Religionismus? Christen und Juden nennen es Nächstenliebe, Muslime Barmherzigkeit, Buddhisten Kuruna, also etwa tätiges Mitgefühl. Bei aller Ambivalenz Auch solche religiösen Motive gehören zum Fundus dessen, was zur Hoffnung berechtigt. Vielen Dank. Halleluja und vielen Dank, Lothar, an der Stelle. Ich will mal nicht Amen sagen, so weit gehe ich dann nicht. Die Positionen dürften klar sein bis hierhin. Wir haben das so überlegt, dass ihr jetzt Gelegenheit habt, also Norbert oder Ernst, auf Lothar einzugehen, denn von Lothar kommt das letzte Statement und ihr habt da sicherlich was dann auszusetzen, da bin ich mir sicher. Währenddessen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ich hier noch in der Liste sehe, auch ihr könnt jetzt mitmachen, stellt Fragen in den Chat, meldet euch, schreibt mir über den Chat persönlich mit der Bitte, dass ich euch dran nehmen möge. Ihr könnt dann auch über Mikrofon und Videokamera euch einschalten, wie ihr mögt. Auf jeden Fall auch ihr dürft jetzt eure Kommentare und Gedanken loswerden. Aber zunächst Norbert oder Ernst, wer von euch beiden möchte da den Auftakt machen in die Diskussion? Ja, ich fange mal an. Also ich habe insofern ein Problem mit deinen Thesen, Lothar, weil ich glaube, dass du hier einiges vermischst. Du sagst im Grunde die These, es gibt immer schon Herrschaft in verschiedenen Formen. Du könntest jetzt auch ausdehnen auf Herrschaft überhaupt. Ja? Und dann sagst du, und das, was wir heute an Herrschaft wiederfinden im Kapitalismus, erklärt sich quasi aus diesen alten Formen. Da habe ich tatsächlich ein Problem mit, weil das ist mir viel zu unspezifisch. Natürlich gibt es eine Herrschaft seit Langen in der Menschheit. Über Patriarchat habe ich jetzt, das habe ich jetzt mal bewusst ausgespart. Ich habe die Sachen ja verschriftlicht. Da habe ich ein bisschen was dazu geschrieben. Natürlich ist das Patriarchat vorgängig dem Kapitalismus, aber du hast selbst gesagt, im Kapitalismus nimmt das Patriarchat eine ganz spezifische Form an. Und genau das ist für mich der entscheidende Punkt. Das heißt, das Gleiche gilt für die Religion. Die Religion nimmt eine spezifische Form an im Kapitalismus. Das heißt, wir können, wenn wir Herrschaft kritisieren, wenn wir Religion kritisieren, wenn wir Patriarchat kritisieren, dann denke ich, dass wir das von der historisch spezifischen Ausformung ja, dessen kritisieren müssen. Und wenn wir davon sprechen, wenn du selber gesagt hast, Kapitalismus ist ja selber eine Art von Religion, die alte These von Benjamin, der da ja auch nur sehr flüchtige Bemerkungen zu macht, dann stimme ich dem zu. Das hatte ich ja selber auch gesagt. Also die Religion oder der Kapitalismus ist insofern ein religiöses System, wenn man das so will, als er eben ein fetischistisches System ist. Ja, also das ist ja diese Grundthese von Marx, wo er polemisiert und die auch teile. Der Kapitalismus ist eben kein rationales System. Er ist eben keine Entzauberung der Welt, sondern ist eine spezifische Form der Verzauberung der Welt. Insofern ist der Kapitalismus tatsächlich ein fetischistisches System, aber diese spezifische Form des Fetischismus müssen wir aus den Formen des Kapitalismus erklären. Weil es gibt einen Unterschied zum Fetischismus, zum kapitalistischen Fetischsystem, zu früheren Formen des Fetischsystems. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Der Kapitalismus ist das erste gesellschaftliche System und historisch, das macht es historisch spezifisch, der tatsächlich so etwas wie eine Totalität herstellt. Ja? Und zwar im negativen Sinne. Totalität hat es vor dem Kapitalismus nicht gegeben. Der Kapitalismus ist ein System, wo die Gesellschaft unter ein Prinzip unterworfen wird. Dieses Prinzip wird hergestellt von den Menschen selbst, indem sie sich nämlich über Arbeit miteinander vermitteln. Waren produzieren sich dann in verselbstständigen ihnen gegenüber. Und das ist nicht einfach ökonomisches, sondern das macht die gesellschaftlichen Beziehungen in ihrem Kern aus. Deswegen geht es auch nicht darum, ob es die vereinzelten Einzelnen als empirische, wie die miteinander sich zueinander sich verhalten, sondern es ist das Grundprinzip. Die Gesellschaft ist zersplittert in vereinzelte Einzelne. Die setzen sich in Beziehung über Waren und Arbeit miteinander. Und genau das macht diesen Fetischismus aus. Sie reflektieren dann darüber und greifen natürlich bestimmte Formen auf, die historisch vorgängig sind. Ich gebe dir auch insofern recht, ich würde auch viel spezifischer nicht von der Religion reden, sondern vom Christentum und vom Monotheismus meinetwegen, als Wurzel des Kapitalismus. Ja, die anderen Religionen sind später mit der Durchsetzung des Kapitalismus als globales System natürlich auch irgendwie integriert worden. Das habe ich jetzt hier auch mal ausgeblendet. Aber es gibt eine Wurzel, eine der Wurzeln des Kapitalismus, ich hatte es auch in meinen kurzen Thesen ja gesagt, ist, würde ich auch sagen, der Monotheismus. Und mit dem Monotheismus kommt die Unterscheidung zwischen Wahrheit und also absoluter Wahrheit und dem, was falsch ist, also Häresie in die Welt. Und insofern ist im Monotheismus auch das angelegt, was du beschrieben hast, der Vernichtung von Menschen, die als Heretiker gekennzeichnet werden. Das zieht sich durch. Ja. Da gibt es etwas, was dann im Kapitalismus sozusagen in das gesellschaftliche System materiell gewissermaßen integriert wird, indem es eben dieses eine Prinzip gibt, was alles andere beherrscht und was die gesamte Gesellschaft beherrscht und alles, was sich diesem Prinzip nicht unterordnen will, als falsch oder nicht wert bezeichnet. Ja, dazu gehört dann eben auch das Geschlechterverhältnis, dass alles, was eben sich nicht darstellt in Form der warenproduzierenden Arbeit oder was sich nicht darstellt in Form des männlichen Subjekts, was seine Identität behauptet, als rationales, konkurrierendes und so weiter. Also das fällt eben raus aus der Form und ist dann eben auch dieses Abgespaltene. Also hier ist dieses Wahrheitsprinzip gewissermaßen in die gesellschaftlichen Formen hineingerückt, ist also nicht mehr einfach nur ein religiöses Gedankensystem, was dann immer wieder mal wirksam wird in bestimmten Pogromen, in bestimmten Krisensituationen, sondern es ist das strukturierende Prinzip der Gesellschaft. Und da halte ich es für verkehrt zu sagen, das ist eben die Religion, die den Kapitalismus strukturiert. Natürlich ist das eingegangen. Es gibt eine Kontinuität, ja, eine historische Kontinuität. Aber wir können die kapitalistischen Formen nicht aus diesem Prinzip des Monotheismus heraus erklären. Und wir können nur, indem wir den Kapitalismus analysieren, erkennen, welche bestimmten Vorformen es gibt. Ja, und die sich dann natürlich auch in einer bestimmten Weise auch mit durchziehen. Und insofern, glaube ich, steht die Sache auf dem Kopf. Also wir müssen die aktuellen Formen der Herrschaft aus dieser historisch spezifischen Form heraus erklären und nicht umgekehrt. Und noch eine letzte Anmerkung. Ich halte es auch für verkehrt, also ich halte es auch für sehr, sehr unspezifisch zu sagen, naja, die Religion, okay, sicher, die Religion, du hast gesagt, Religion entsteht, da gibt es so diese existenziellen Fragen, ja, so der Tod, die Naturgewalten oder Erkenntnislücken, ja, die dann gefüllt werden mit dieser Figur, ja, von Mystik, von Magie, von Göttern und so weiter. Also das ist ein sehr unspezifischer Religionsbegriff. Und so etwas wird, das ist tatsächlich, wenn man das so allgemein fasst, denke ich auch, dass da was bleiben wird in irgendwelche spirituellen Formen, auch in einer befreiten Gesellschaft, die dann tatsächlich auch mehr so diese individuellen oder diese existenziellen Fragen vielleicht beantworten sollen oder auch für bestimmte Menschen sie überzeugt sind, dass diese Antworten gegeben werden. Das ist aber was anderes als Religion und vor allem ist es was anderes als Monotheismus. Also da ist mir ist es zu unscharf und durch diese Unschärfe verschwimmt dann auch das Spezifische, was die moderne Form der Religion ausmacht und verschwimmt vor allem auch das, was die modernen, die krisenhaften Formen von Religiosität ausmachen, die meine These dazu weit einerseits eine Reaktion auf die Krise des Kapitalismus sind und gleichzeitig ein dynamisierendes Moment der Zerstörung der kapitalistischen Kohärenz. Ich habe schon eine Meldung, Andreas Fischer. Ich würde allerdings vorab Lothar die Gelegenheit geben, darauf einzugehen. Und dann kannst du dich an Lothar anschließen. Ja. Sonst ziehen wir den Andreas vor. Ich, glaube, Norbert, du müsstest etwas das auseinandernehmen, besser, also für mich etwas besser begründen, wo du jetzt die Kontinuität siehst und wo du den Bruch siehst, weil du hast jetzt ganz viel eigentlich konzidiert, also aus meiner Sicht jetzt, dass es also ganz viel, was ihr, so habe ich es bis jetzt verstanden, eigentlich nur in die Moderne verlegt, es schon vorher gab. Und dann sagst du, ja, ja, es gibt die ganzen Vorformen und dieser Monotheismus hat ganz viel damit zu tun mit der Herausbildung des Kapitalismus. Wo ist jetzt der entscheidende Bruch? Und ich denke, ich vermute, der entscheidende Bruch ist eben das, was du auch formuliert hast mit der Totalität. Und damit bin ich nicht ganz glücklich mit dieser Totalität. Also das gilt auch ein bisschen generell für die Wertkritik, so wie ich sie verstehe. Ich glaube nicht, dass wir, also man müsste darüber reden, was man unter der Totalität versteht. Versteht man darunter eine totalitäre Tendenz, eine Tendenz, oder versteht man da einen abgeschlossenen Prozess? Wir leben nicht in einer abgeschlossenen, eindimensionalen Totalität, die praktisch alles verschlingt. Sonst wäre die Welt, so wie sie ist, überhaupt nicht erklärbar. Es gibt immer einen, ja, es gibt Herrschaft natürlich schon länger, es gibt immer sowas wie einen emanzipatorischen Parallelstrang in der Menschheitsgeschichte. Dafür stehen Namen wie zum Beispiel Epikur oder die Renaissance, die Humanisten oder dann natürlich auch Marx und andere. Das ist ein Parallelstrang in der Menschheitsgesellschaft, der nie, mit dem Religion und übrigens auch Kapitalismus bis heute nicht viel anfangen können. Und ich glaube, dass dieser emanzipatorische Parallelstrang durchaus immer Auswirkungen hat, auch heute Auswirkungen hat auf den Zustand der Gesellschaft und dass der mitzudenken ist. Und der geht mir in dem Totalitätsbegriff zur Beschreibung der Gesellschaft, in der wir leben, ein bisschen unter. Und es sind eben, es gibt eben mehr, also zum Beispiel, ihr besteht immer sehr darauf, dass die Herausbildung von Kollektividentitäten nun ein absolutes Merkmal der Moderne sei. Nee, glaube ich nicht. Die Herausbildung einer Kollektividentität ist sozusagen geradezu konstitutiv für das Christentum. Das Christentum als frühe jüdische Sekte, die sich ja von den Mehrheitsjuden nur in einem Punkt unterscheidet, dass sie sagt, der Messias ist gekommen und die Mehrheitsjuden sagen, nee, muss sich genau abgrenzen, muss eine Kollektividentität schaffen gegen die Juden. Und mit diesem christlichen Antijudaismus ist ja dann schon auch, der resultiert ja dann auch in den Antisemitismus der Moderne und so weiter. Es ist angelegt. Die Kollektividentität ist im Islam von Anfang an angelegt. Das ist nicht erst die Taliban, die das erfinden. Das ist bei Mohammed. Der Siegeszug des Islam ist eine einzige blutige Spur mit dem Schwert. Und das ist das Töten um der Wahrheit willen, das Sterben und Töten um der einzigen Wahrheit willen, das findest du beim Islam, das findest du beim Christentum, das ist alles nichts Neues. Und nun zu sagen, das hat einfach die Moderne, das hat erst die Moderne erfunden, nee, das passt gut in die Moderne, aber es hat die Moderne nicht erfunden. Ja, soweit vielleicht mal, genau, damit auch andere drankommen. Das ist auch ein guter Moment, um jetzt die Aufzeichnung zu stoppen. Also ich denke, Ernst wollte auch noch was dazu sagen, also einfach um dieses Podium nochmal abzurunden und dann können wir dann in die Runde geben, bitte. Machen wir so. Also ich habe Schwierigkeiten in erster Linie mit deinem Begriff von Totalität oder was du da aufgemacht hast, weil da bist du auf die Ebene gegangen, die Wirklichkeit geht nicht in den Herrschaftsverhältnissen auf, sondern daneben. gibt es widerständige Linien. Das ist aber nicht die Frage, die der Nabert mit dem aufgeworfen hatte, sondern wie ist das Herrschaftsprinzip strukturiert? Gibt es ein einheitliches Herrschaftsprinzip, das die Tendenz hat, die Welt nach seinem Bilde zu gestalten und dabei auf Widerstände stößt? Oder haben wir einen Flickenteppich von Herrschaftsbeziehungen? Und der ist, was mit diesem Totalitätsbegriff gemeint war, das hat sich auf Ersteres bezogen. Also dass der eben nicht ein getrenntes Element Patriarchat hast und hier ein sonstige Praxis, die da im System Kapitalismus eine Sonderrolle spielen, sondern sie sind integrales Moment, sie sind eingebaut und dass da historische Vorläufer gegeben hat, das ist so, da gibt es keinen Dissens, nur sie sind etwas anderes geworden und sie sind ein integraler Bestandteil geworden und etwas, was da überhaupt auch nicht mehr rausbaubar ist und eben auch nicht mehr das alte Patriarchat ist und es ist nicht eine äußere Überformung, sondern eine strukturelle Veränderung. Also insofern reden wir an dem Punkt eben, denke ich, aneinander ein bisschen vorbei und ähnlich mit dem Identitätsbegriff. Der Identitätsbegriff, wenn wir den für die Moderne reservieren und dann bedeutet das eben, dass das Warnsubjekt sich in einer ganz spezifischen Weise eben abgrenzend konstituieren muss. Das heißt nicht, dass jede Abgrenzung gleich Identität ist, die es früher mal gegeben hat. Da hast du zum Teil eben auch Rückprojektion dann, wenn du das so siehst. Etwa wenn du von der blutigen Spur des Islam, die er mit dem Schwert hinterlassen hat, redest, also wenn du von den arabischen Eroberungen im 6., 7. Jahrhundert redest, dann hat der Islam vor allem deswegen sich so furchtbar schnell durchgesetzt, weil er furchtbar anpassungsfähig war und eine relativ lockere Herrschaftsdecke über Leute gelegt hat, die vorher schon christianisiert waren und da den Islam aus bestimmten Gründen vorgezogen haben, weil es die bequemere Religion war und weil der auch Elemente da einfach aufgenommen und integriert hat. Also das ist einfach... Parallel beim Christentum genauso. Die Christianisierung Europas war genau dasselbe. Ja, ja, sicher. Mit dem Schwert, mit Blut, vieles aufgenommen, ja, die ganzen Heiligen, die Christen so erfunden, von den sogenannten Heiden übernommen haben. Es ist überall dasselbe. Und das ist eben heute schon. Aber du müsstest, Ernst, du müsstest mir erklären, wenn alles irgendwie kapitalistisch überformt ist, soll ich mal sagen, was hat zum Beispiel die Genitalverstümmelung oder Angst vor der Hölle oder der Millionen von Menschen heute leiden? Das ist doch was anderes als das kapitalistische Subjekt. Das ist, oder warum, wie geht es in dieser Totalität, in dieser vermeintlichen Totalität auf, dass die einen eben für Abtreibungsverbot und gegen Homosexualität demonstrieren und die anderen kämpfen für Frauenrechte und für Homosexuellenrechte? Da habe ich tatsächlich mit diesem Totalitätsbegriff, der sich angeblich alles einverleibt und anführt, habe ich meine Probleme. Ich glaube, der bildet die Realität unzureichend ab. Ja, da sind wir aber wieder bei der Form. Also die Totalität, von der ich gesprochen habe, da auch übrigens in Bezug auf Moshe Postone, der das ja auch ausführt, ja. Ist die Totalität der Form. Das ist eine einheitliche Herrschaftsform, die eine abstrakte Herrschaft ist. Und weil sie diese abstrakte Herrschaft ist, kann sie von den Inhalten alle möglichen Formen, kann alle möglichen Inhalte erfassen, die auch widersprüchlich sind. Und sie tut das auch. Ja, also in die kapitalistische Form passt eben, da gehört sogar dazu ja das Aktive, diese Spaltung in, die Menschen müssen aktiv sein, um, und gerade in dieser Aktivität stellen sie diese Form her. Und die Inhalte, die diese Aktivität annehmen kann, kann sehr unterschiedlich sein. Das kann die Homosexualität sein, das kann die Gegnerschaft zur Homosexualität sein. Das kann alles Mögliche sein. Und genau das macht ja die Herrschaft der kapitalistischen Form aus. Und das macht es aus, warum sie universell werden konnte. Ja? Und sie kann alle möglichen Inhalte integrieren. Aber setzt du dann nicht jetzt gerade das voraus, was du beweisen willst? Wenn ich natürlich sage, dass alles, dass das sowieso von vornherein alles integrierbar ist in der kapitalistischen Moderne, dann, wenn das die Grundannahme ist, dann kann ich auch alles in dieses Gedankenkonstrukt einbauen. Nein, es wird ja radikal auch verändert. Also ich habe es versucht festzumachen an der protestantischen Arbeitsethik, die ja zwar in religiösen Formen auftritt, aber einen radikalen Bruch darstellt mit der mittelalterlichen katholischen Religion. Wie radikal da ist, weiß ich nicht. Also ich sehe da auch einen Bruch und sehe eine Entwicklung, aber wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Das ist Paulus, erstes Jahrhundert. Und ora et labora als Grundsatz in christlichen Klöstern, also bete und arbeite. Das ist auch noch lange vor der kapitalistischen Moderne. Also das ist nicht so, dass Luther oder die Calvinisten dann der völlige Bruch seien. Auch da gibt es was in Religion, was kompatibel ist bis heute und was durchaus modern ist. Absolut, absolut. Ich würde auch sagen, der Kapitalismus ist die verwirklichte Form des Monotheismus in seiner säkularen Form. Also das ist vielleicht sogar der spannendste Punkt. Der Monotheismus bringt ja dieses eine Prinzip in die Welt, dem sich alles unterzuordnen hat. Und insofern gibt es da eine Kontinuität, die sehe ich nicht mit der Religion schlechthin, sondern der Monotheismus selber stellt ja schon einen Bruch dar mit den bisherigen Formen der Religiosität. Das ist quasi eine unerhörte Skandal gewissermaßen, ne, und der auch entsprechend blutig auch durchgesetzt wird.